Grausamkeit aus Katerpoesie von Paul Scheerbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Grausamkeit. Der König saß auf seinem Thron und sagte: Lieber guter Sohn, hast du das Gift genossen? Genieß es schleunigst unverdrossen. Ende von Abschnitt 11.